das anfing mit Kay? Ich habe ihn gefunden. Total aufregend war das. Morgens auf dem Schulweg. Ich war noch so müde. Und zuerst dachte ich, wieso hängt denn da so ein komischer blauer Luftballon an Frau Sorges Zaun? Und dann bewegte der sich. Und dann war das ein Papagei. Ein echter, lebendiger Papagei. So einen hatte ich noch nie gesehen. Blau und riesengroß. Erst habe ich mich ganz schön erschrocken. Und ich hatte auch ein bisschen Angst. Ganz, ganz vorsichtig bin ich rangegangen. Wer bist du denn? Go away! Go away! Ich tu dir doch nichts. Go away! Go away! Er sah fertig aus. Ganz traurig und ganz müde. Obwohl er so wild seine Federn aufgepustet hat, hatte ich keine Angst mehr. Frau Sorge gehörte er bestimmt nicht, das wusste ich gleich. Aber er saß auf ihrem Zaun. Ich musste sie fragen. Jule, was machst du denn hier? Wieso bist du nicht in der Schule? Es ist doch schon nach 8. Frau Sorge, da ist ein Papagei. Ein was? Da, auf ihrem Zaun. Kennen Sie den? Ich meine, ist das Ihrer? Oh Gott, weg da! Ksch, ksch, weg da! Der frisst womöglich meine Katze! Ksch, ksch, weg mit dir! Hey, der frisst doch keine Katzen! Sie jagen ihn ja fort! Was sollte ich tun? Der Papagei flatterte hoch, aber irgendwie wollte er gar nicht weg. Er sah total müde aus und vor der alten Frau Sorge hatte er Angst. Aber ich hatte plötzlich keine mehr. Ich zog meine Jacke aus und nahm den Papagei einfach unter den Arm. Er hat sich nicht gewehrt. Schwer war der, aber ganz ruhig. Ich konnte ihn einfach so tragen. Ich nehme ihn mit. Da wird sich deine Mutter aber freuen. So ein großer Vogel in eurer kleinen Wohnung. In die Schule konnte ich so nicht mehr gehen. Es war sowieso schon zu spät. Ich bin ganz langsam und vorsichtig wieder nach Hause gegangen. Und bin ganz leise die Treppe hochgeschlichen. Mama war arbeiten und Jan im Kindergarten. Da hatte ich Zeit zu überlegen. Ich habe den Papagei erstmal auf einen Küchenstuhl gesetzt und ihn angeguckt. Er hat mich auch angeguckt. So von unten. Süß. Was fressen die wohl? Bis Mittag wollte ich warten und dann Danny anrufen. Daniel Hochbaum, das ist ein Junge aus meiner Klasse. Ein Streber mit reichen Eltern. Aber wir spielen trotzdem öfter zusammen. Danny ist nämlich richtig schlau. Er hat ganz viele Bücher und einen Computer mit Internet. Danny kennt sich bestimmt auch mit Papageien aus, dachte ich. Ich kam gerade in die Tür, da war Jule am Telefon. Ich habe kein Wort verstanden, bloß Papagei gefunden und komm schnell. Aber Jule ist immer so. Manchmal hat sie aber echt gute Ideen. Und irgendwie klang eine Geschichte interessant. Der spricht, der Papagei, aber er frisst nicht. Ich habe ihm ein Stück von meinem Schulbrot gegeben, aber er frisst das nicht. Was fressen die überhaupt? Kannst du ein Buch mitbringen, wo was über Papageien drinsteht? Ja gut, ich komme nach dem Mittagessen. Gleich kommt Mama, dann gibt's Ärger. Als ich bei Jule ankam, gab es wirklich ein Riesentheater. Ich bin total enttäuscht, Jule. Also das geht so nicht. Du kannst doch nicht einfach die Schule schwänzen. Der Vogel ist vielleicht krank. Ja, wer weiß, wo der herkommt. Hallo Daniel, komm rein. Ihr müsst den Vogel gleich ins Tierheim bringen. Jule, versprich mir das. Dann sah ich den Papagei. Ein toller, großer Aare. Aber irgendwie sah er fertig aus. Weil Jules Mutter so rumschrie, hatte er den Kopf in die Federn gesteckt. Die Augen sah man nicht. Die Flügel hingen schlaff runter. Das ist ein Hyazinth-Aare. Das ist die größte Papageienart, die es gibt. Die kommen aus Südamerika. Key home! Key Sam! Key home! Key Sam! Ich sag's ja, der redet. Käse haben oder so. Der hat Hunger, der will Käse haben. Fressen die Käse? Quatsch, die fressen trockene Früchte und Körner. Key home! Key home! Der redet nicht über Hunger. Home, sagt der. Das ist Englisch. Der will heim. Nach Hause. Nach Südamerika? Nee, der ist wahrscheinlich schon lange hier. Wahrscheinlich ist er auch schon hier geboren. Da, er hat einen Ring. Papageien darf man nicht mehr nach Deutschland einführen. Der kommt bestimmt von hier. Der vermisst seine Leute. Papageien können vor Langeweile sterben, wenn sie einsam sind. Ehrlich? Dann müssen wir seine Leute suchen. Der Vogel sah echt nicht gut aus, aber Jule mochte er. Immerzu hat er sie angesehen. Du solltest wirklich mit ihm ins Tierheim. Vielleicht suchen ihn seine Leute da schon. Außerdem wissen wir nicht, ob er krank ist. Zum Heulen war das. Ein Papagei mit Heimweh. Mama total sauer auf mich und Danny wollte jetzt auch schon ins Tierheim. Und wenn ihn keiner sucht, kann er bei dir bleiben. Ihr habt doch ein Riesenhaus. Nee, das geht nicht. Meine Mama hat eine Allergie gegen Tiere. Vielleicht vermisst ihn ja einer. Komm, wir bringen ihn ins Tierheim. Ihr könnt ihn hier lassen. Krank ist er nicht, euer Papagei. Er muss nur mal so richtig aufgepäppelt werden. Gott sei Dank ist er registriert, also nicht illegal eingeführt nach Deutschland. Gegen das Heimweh kann man aber nichts machen. Die meisten verlorenen oder ausgesetzten Tiere haben Heimweh. Vielleicht melden sich die Besitzer. Wenn nicht, finden wir sicher jemanden, der ihn haben will. Mir wurde ganz schlecht. Ich musste an Frau Sorge denken. Wie heißt du denn? Jule. Juliane Peters. Jule! Juliane! Jule! Jule! Er hat echt Jule gesagt. Jule hat er gesagt. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, ihn dazulassen. Es war so laut und es gab keinen anderen Papagei. Jules Mutter war stinksauer, als wir den Papagei immer noch hatten. Ich konnte sie auch verstehen. Aber wegen Jule habe ich sie überredet. Außerdem fand ich die Sache jetzt spannend. Wir finden den Besitzer, Mama. Ich schwör's dir. Ich werde ganz doll aufpassen in der Schule und mache alles, was du willst, Mama. Nur eine Woche, Mama. Bitte. Mein Vater hilft uns bestimmt auch. Okay. Eine Woche. Okay, okay. Okay, das verstehst du. Gut, Jule. Eine Woche. Wenn ihr bis dahin nicht wisst, wo er hingehört, kommt er ins Tierheim. Mein letztes Wort. Okay, danke, Mama. Okay, okay. Und dann wurde es ernst. Über 100 Zettel habe ich geschrieben. An alle großen Bäume eingehängt. Beim Bäcker, im Supermarkt. Ich habe ein Bild gemalt von Kay und drunter geschrieben, Papagei gefunden, der Englisch spricht. Hilfe, er hat Heimweh. Dass der Papagei okay sagen konnte, dass er home sagte, das war echt interessant. Man müsste mit ihm Englisch reden, dachte ich. Vielleicht kriegen wir ja raus, wo er herkommt. Papa hat mir geholfen. Daniel ist nie besonders engagiert. Meistens liest er oder sitzt am Computer. Aber dieser Papagei hat es geschafft, ihn munter zu machen. Eine Anzeige wollte er in die Zeitung setzen. Und immer neue englische Sätze wollte er von mir wissen. Was heißt, wie heißt du? Frag ihn, what is your name? Was ist dein Name? Sag ihm, my name is Danny. What is your name? Danny hat auch ein Englisch-Wörterbuch mitgebracht und wir haben alles aufgezählt, was wir auf Englisch können. Hello, do you speak English? Hello, hello, English. I love you. I love you. I love you. So kommen wir nicht weiter. Wir müssen wissen, wie sein Besitzer heißt. Wie geht das? My name is Danny. My name is Danny. My name is Jule. My name is Kay. Hey, nochmal. My name is Jule. My name is Kay. Kay, er heißt Kay. Okay, okay. My name is Kay. Kay. Er ist Kay, er ist Kay. I am Kay. Kay. Sam's Kay. Sam's Kay. Sam's Kay ist er. Sam's Kay? Sein Besitzer heißt dann Sam. My name is Kay. Sam's Kay. So war es wohl. Aber je öfter wir Sam sagten, desto trauriger wurde Kay. Ich wurde auch traurig, denn wie immer er auch hieß, er meldete sich ja nicht, dieser Sam. Vielleicht wollte er seinen Papagei gar nicht mehr haben. Ich fing an, böse auf ihn zu werden. Und dann bin ich aufgewacht. 5 Tage waren schon rum. Erst dachte ich, ich träume, aber nein, es war echt. Es war Kay. Ich wollte es Jule gar nicht glauben, aber als sie am nächsten Tag das Lied anstimmte, sang er wieder mit. süß war das. Aber ich habe mir trotzdem Sorgen gemacht. Die Kinder hatten natürlich nur noch den Papageien im Kopf. Überall hingen neue Zettel. Where is Sam? Wo ist Sam stand drauf? Kay sucht dich. Viele Leute wollten den Papageien haben, aber der richtige Besitzer war nicht dabei. Ich musste hart bleiben. Die Woche war rum. Der Papagei war nett, aber so traurig. Ich musste einfach darauf bestehen, dass er ins Tierheim kam. Wir konnten ihn nicht behalten. Außerdem wurde Jule auch immer trauriger. Ich habe Jule gesagt, dass Kay es im Tierheim bestimmt nicht schlecht hat. Und dann kam der letzte Tag. Jule war todtraurig. Und wir mussten einen riesen Umweg machen, weil Jule wollte den Kay so lange wie möglich tragen. Und dann, Danny, weißt du noch, das war doch wie im Traum. Hinten am alten Kanal, da wo die Schrebergärten sind und die Schrottplätze. Erst habe ich gedacht, ich spinne. Aber Kay hat es auch gleich gehört. Richtig wild ist der geworden. Da hinten kommt es her, direkt vom Kanal. Komm, wir laufen. Kay Sam! Kay Sam! Home! Und da stand er auf einem Schiff, ein uralter Kahn. Sam! Hallo? Hallo. Hello. You're welcome, kids. I can't believe it. Kay, I missed you. Where have you been? Good old Kay. Ich habe kein Wort verstanden, aber das war er, Sam. Bist du Sam? Yes, I'm Sam. Come in. Yes, I am Kay. Come in. Hey kids, do you speak English? No, nein. Nur Deutsch. So fing das an mit Kay und mit Sam. Wenn ihr wissen wollt, wie das weitergeht, okay, sage ich nur. Und Englisch lernen müssen wir auch, denn Sam spricht kein Wort Deutsch. Also bis bald. Bye, okay. Goodbye, goodbye. Okay, see ya. Catherine. Hello, Jule. Are you alone? Where's Danny? Ich verstehe nur Danny. Wo ist Danny, habe ich gefragt. Where's Danny? Danny hat irgendein neues Buch über einen englischen Detektiv. Der hört überhaupt nicht mehr auf zu lesen. That's Sherlock Holmes. Oh, das ist bestimmt Sherlock Holmes, der englische Detektiv. Sherlock was? Sherlock Holmes. Hello, Catherine. Hi, Jule. Hallo, Danny. Da bist du ja. Sherlock Holmes ist wirklich cool. Der löst alle seine Fälle nur so mit Köpfchen. Ich kenne Sherlock Holmes nicht. Du kannst ihn aber auch kennenlernen, Jule. Hier in der OK-Zeitschrift steht etwas über ihn drin. Und hier, Jule, der Junge auf dem Titelbild. Er sieht auch wie Sherlock Holmes aus. Was ist denn so besonders an dem Sherlock Holmes? He was a very clever private detective. He caught a lot of criminals. All he needed was a torch, a magnifying glass, a notepad and a pencil. He was really clever. Ich habe kein Wort verstanden. Na klar, Danny. Aber schaut mal hier, die Rubbelkarten von OK. Da ist fast alles drauf, was der schlaue Detektiv Sherlock Holmes benutzt hat, um seine Kriminalfälle zu lösen. Das ist ja toll. Wubbadubcards, Catherine. Du meinst die Wubbadubcards? Yes, Jule and Danny. And now take your rubber-dub cards. Rubber-dub cards! Rubber-dub cards! Ui, ist das ein schweres Wort, Number One. Magnifying oder so. Nein, magnifying glass. Number One is magnifying glass. Magnifying glass. Very good. Very good. Very good. Number two is notepad. Number two is notepad. Number three is pencil. Number three is pencil. Pencil, pencil. Number four is torch. Torch, torch. Okay. Okay. Ich hab's noch behalten. Number four is torch. Torch. Number five is detective. I'm a detective. I'm a detective. I'm a detective. Ihr seht aber gar nicht wie Detektive aus. Wir sind gut getarnt, okay? I'm a detective. Number five is detective. Number six is policeman. Stop, police. Stop, K. Number six is policeman. Number six is policeman. Number seven is thief. Eh, da ist wieder dieses fiese W drin. Dieses fiese W. Dieses fiese W. Ja, Kay. Dieses fiese Th. Thief. Thief. Thief. Thief. Number seven is thief. Und der kommt gleich in number eight. Stimmt, Danny. Number eight is prison. Prison. Number eight is prison. Einmal alle wiederholen, bitte. Das erste habe ich schon wieder vergessen. Okay, once again. Number one is magnifying glass. Number two is notepad. Number three is pencil. Number four is torch. Number five is detective. Number six is policeman. Number seven is thief. Number eight is prison. Kannst du uns mal einen Satz sagen, in dem alle Wörter drin sind? Das ist schwer, Danny. Sam, sag dir mal einen Satz, in dem einige Wörter drin sind. Du musst gut zuhören. Aber ganz langsam. A detective needs a magnifying glass, a torch, a notepad and a pencil. Verstanden? Nochmal, bitte. Langsam. A detective needs a magnifying glass, a torch, a notepad and a pencil. Ich hab's. Ein Detektiv braucht eine Lupe, eine Taschenlampe, einen Notizblock und einen Bleistift. Super, Danny! Super, Danny! Ich will auch einen Satz. The detective finds the thief. Der Detektiv findet den Dieb. Der Detektiv findet den Dieb. The policeman catches the thief. Hä? The detective finds the thief. The policeman catches the thief. The policeman catches the thief. The policeman catches. Der Polizist fängt den Dieb. Catches heißt wohl fängt. Richtig, Jule. Super. Dann können wir jetzt Detektiv spielen. Okay. Aber einmal üben wir noch. Und jetzt bist du dran. Number one is magnifying glass. Number two is notepad. Number three is pencil. Number four is torch. Number five is detective. Number six is policeman. Number seven is thief. Number 8 is prison. Super, super! Du kannst jetzt auch Detektiv spielen. Auf Seite 12 in der OK-Zeitschrift gibt es einen Fall zu lösen. Viel Spaß dabei! Wenn du die richtige Reihenfolge der Bilder gefunden hast, dann hör wieder rein bei mir. Ist der Fall gelöst? Dann kannst du jetzt überprüfen, ob du es richtig gemacht hast. David hilft dir dabei. Hi, David. Hi, David. Hi, Kay. Hi, Catherine. What happens? Was passiert? David liest dir die Sätze in der richtigen Reihenfolge vor. In London. The thief steals the handbag. The thief runs away. The detective takes out a magnifying glass. He finds a button. The detective goes to the bus stop. The detective looks for the thief. You're the thief. The thief is in prison. Thank you, David. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Und jetzt kommt für dich der OK-Comic. Have fun with the OK-Comic. Hi, Sam. Hi, kids. Wie siehst du denn aus, Sam? Oh, my belt. My belt. My belt. My belt. Belt heißt wohl Bauch. No, Jule, nicht Bauch. Nicht Bauch, nicht Bauch. Gürtel, Belt ist der Gürtel. Wo ist dein Gürtel, Sam? Where is your belt? I've lost my belt. Wir helfen dir, Sam. Wir suchen den Belt. We are detectives. We are detectives. Oh, thank you, kids. Detective Eula, here is a torch. Thank you, Sam. And for you, Detective Danny, the magnifying glass. Here is Nick, Sam. No belt, Sam. No belt, Sam. No belt, Sam. Und du, Kay? Sei nicht so faul. Such mit. Oh, no. Kay! Was hat Sam? You're a thief, Kay. Sorry. So hört sich London an. London ist die Hauptstadt von Großbritannien und die Heimatstadt von Sam. Sam hat für euch ein Lied über London geschrieben. London is a very big town, the double deckers and the underground, where 99p is almost a pound. London is a very big town. London is a very big town, there are double deckers and the underground, where 99p is almost a pound. London is a very big town. London is a very big town, where Buckingham Palace and Big Ben are found, and you might see the Queen wearing a crown. London is a very big town, and you might see the Queen wearing a crown. London is a very big town. London is a very big town. Hey, Kay, you like it? Oh, ich finde das auch toll. Nochmal bitte. London is a very big town, the double deckers and the underground, where 99p is almost a pound. London is a very big town. London is a very big town, there are double deckers and the underground, where 99p is almost a pound. London is a very big town. London is a very big town, where Buckingham Palace and Big Ben are found, and you might see the Queen wearing a crown. London is a very big town, and you might see the Queen wearing a crown. London is a very big town. Das ist ja super. Kannst du uns den mal übersetzen, Catherine? No problem, Danny. Auf Seite 19 in der OK-Zeitschrift steht der Text. London is a very big town. London ist eine sehr große Stadt. There are double deckers and the underground. Es gibt Doppeldecker und die Untergrundbahn. Where 99p is almost a pound. London is a very big town. Wo 99 Pence fast ein Pfund sind. London ist eine sehr große Stadt. London is a very big town, where Buckingham Palace and Big Ben are found. Wo man den Buckingham Palast und Big Ben findet. And you might see the Queen wearing a crown. Und du kannst vielleicht die Königin sehen, wie sie eine Krone trägt. London is a very big town. Und noch einmal, zum Mitsingen, ja? Okay, hier noch einmal, zum Mitsingen. London is a very big town, the double deckers and the underground, where 99p is almost a pound. London is a very big town. London is a very big town, there are double deckers and the underground, where 99p is almost a pound. London is a very big town. London is a very big town, where Buckingham Palace and Big Ben are found, and you might see the Queen wearing a crown. London is a very big town, and you might see the Queen wearing a crown. London is a very big town. Was ist eigentlich Big Ben? Oder Buckingham Palace? Hier in der Zeitschrift findet ihr das alles. Schlagt mal die Seite 26 auf. Big Ben, hier, der große Turm da. Das ist die Glocke vom Big Ben. Big Ben nennt man den Turm von unserem Parlamentsgebäude. Die Glocke kennt jeder in London. Sie schlägt seit 150 Jahren. Das alte Uhrwerk muss dreimal in der Woche aufgezogen werden. Arbeitet die Queen auch da? Nein, Danny. Die Queen kommt nur einmal im Jahr dahin, wenn das Parlament eröffnet wird. Wohnt die im Buckingham Palace? Weil hier ihr Bild ist. Ja, der Buckingham Palace ist eine ihrer Paläste. Manchmal wohnt die Queen auch da. Und wenn sie da ist, können die Londoner das sehen. Dann weht oben über dem Palast ihre königliche Fahne. Und wann kann man sie mal echt sehen, die Queen? Ganz selten. Wir Briten sehen sie auch ganz selten. Aber weißt du, wo wir sie immer sehen? Auf unserem Geld. Hier in der Zeitschrift siehst du unser Geld. 99 Pence sind fast ein Pfund, hat Sam gesungen. 100 Pence sind ein Pfund, nicht? Genau. 99 Pence is almost a pound. 100 Pence is a pound. Hier, underground. Yes, Danny. The London Underground. Unsere Untergrundbahn. Das ist die älteste U-Bahn der Welt. Heute ist sie eine der längsten der Welt. 400 Kilometer Schienen hat sie und 273 Stationen. London is a very big town. London ist eine sehr große Stadt. Über 7 Millionen Menschen leben in London. Die müssen alle transportiert werden. Oben fahren die roten Doppeldecker, the double deckers, und unten fährt die Untergrundbahn, the London Underground. Was ist denn das für ein Zirkus da? Das ist kein Zirkus, Jule. Das ist der Piccadilly Circus. Das ist ein berühmter Platz mitten in London. An keiner Stelle in London gibt es so viel Traffic, so viel Verkehr wie am Piccadilly Circus. Oben und unten. Piccadilly Circus, Piccadilly Circus. Und weil ihr euch jetzt ein bisschen eingestimmt habt auf London, hier noch einmal der Song. London is a very big town, the double deckers and the underground, where 99p is almost a pound. London is a very big town. London is a very big town, there are double deckers and the underground, where 99p is almost a pound. London is a very big town. London is a very big town, where Buckingham Palace and Big Ben are found, and you might see the Queen wearing a crown. London is a very big town, and you might see the Queen wearing a crown. London is a very big town. That was it in April in OK. Das war's im April bei OK. See you in May. See you in May. Bye-bye. Bye-bye.